Ethisch fragwürdig, der Podcast, in dem das Zeilenende sich philosophischen Themen von A wie Argument dekonstruieren bis Z wie Zeilenendes Lebenskunst beschäftigt. Mit Fragen von gesellschaftlicher Relevanz und alltagspraktischer Bedeutung. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur ersten Folge von Ethisch fragwürdig, dem feinen, kleinen Philosophieformat, in dem sich das Zeilenende seine Gedanken macht. Als erstes Thema habe ich für diesen Podcast mitgebracht, aber Alkohol in der Legalized-Argumentation. Also es geht darum, dass einzelne Gruppierungen die Legalisierung von Cannabis fordern, beziehungsweise zumindest mal den Konsum entkriminalisieren wollen. Auf die Feinheiten der einzelnen Vorschläge mag ich gar nicht eingehen und ich möchte mich auch gar nicht in die politische Debatte einmischen. Aber was ich aus philosophischer Perspektive beitragen kann, ist, einen kritischen Blick auf ein Argument zu werfen, das häufig von Befürwortern der Legalisierung ins Feld geführt wird. Und es ist das Aber-Alkohol-Argument. Das Argument funktioniert üblicherweise so, dass man darauf hinweist, dass der Konsum von Alkohol erlaubt ist, sogar zum Teil gesellschaftlich erwünscht oder erforderlich ist, aber die Folgen des Alkoholkonsums in keinem Verhältnis zu den Folgen des Cannabiskonsums stehen. Da werden die Anzahl an Kneipenschlägereien angeführt, da werden Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss genannt und so weiter und so fort. Und dann wird der Unterschied zum friedlichen Kiffer aufgemacht. Man könnte die Liste noch verlängern, man könnte über Leberzirrhosen beispielsweise sprechen oder psychische Probleme, die der Alkoholkonsum auslösen könnte. Da kommen wir aber dann auch schon zum ersten Problem. Wir müssten dann nämlich auch über die Langzeitfolgen von Cannabiskonsum sprechen und müssten natürlich auch dafür sorgen, dass man nicht Gelegenheitsalkoholiker und Gelegenheitskiffer und Gelegenheitsalkoholikerinnen und Gelegenheitskifferinnen miteinander vergleicht, um valide Aussagen treffen zu können. Das eigentliche Problem des Aber-Alkohol-Arguments ist allerdings, dass es sich hierbei um ein klassisches Argumentum ad hominem handelt. Das Argumentum ad hominem beschreibt Argumente, die nicht an und für sich gültig sind, sondern die ihre Gültigkeit darauf beziehen, dass man gewisse Vorannahmen über den oder die Hörende des Argumentes trifft. Das heißt, im konkreten Fall dient das Aber-Alkohol-Argument dafür, dass wir es mit Personen zu tun haben, die Alkoholkonsum nicht verwerflich, so vielleicht sogar erwünscht finden, aber jedenfalls als Teil der Kultur oder zumindest akzeptiert. Und denen suggeriert man dadurch, aber wenn ihr Alkohol erlaubt, dann müsst ihr auch Cannabiskonsum erlauben, weil der ist nicht ganz so schlimm. Und es gibt keinen Grund, warum ihr euch nicht auch für die Legalisierung von Cannabis einsetzen solltet. Gut, klingt natürlich ganz plausibel. Das Problem ist, wenn du auf der anderen Seite möglicherweise einen Alkoholiker, eine Alkoholikerin sitzen hast oder eine Person, die Alkoholkonsum nichts abgewinnen kann, dass dieses Argumentum ad hominem gar nicht funktioniert, sondern diese Person sagt, nein, es ist sogar so, dass ich Cannabis vielleicht nicht für ganz so schlimm halte wie den regelmäßigen Alkoholkonsum. Das heißt für mich aber, dass wir sehr viel stärkere Verbote für Alkoholkonsum brauchen. Sei es durch eine erhöhte Alkoholsteuer, sei es auch durch das Verbot von Konsum in der Öffentlichkeit oder des Verkaufs oder ein generelles Verbot von Alkohol. Das heißt also, dass das Aber-Alkohol-Argument gar kein Argument für die Legalisierung von Cannabis ist, von Cannabisprodukten ist, sondern nur einen Blick auf den Umgang mit Rauschmitteln in unserer Gesellschaft wirft. Wer aus der Überzeugung, dass Cannabisprodukte einen Mehrwert für die Menschheit bieten oder zumindest keinen zusätzlichen Schaden anrichten, die sollten sich nicht auf solche Vergleichsargumente stützen, sondern sollten Argumente bringen, die unabhängig vom jeweiligen Zuhörer oder der Zuhörerin sind, eben nicht ad hominem argumentieren. sondern beispielsweise mit der persönlichen Entscheidungsfreiheit der KonsumentInnen argumentieren oder die positiven Folgen von Cannabiskonsum, dass Menschen weniger häufig auf die Straße gehen, beispielsweise weil sie lieber daheim sitzen und kiffen, könnte man durchaus als positives Argument benutzen, wobei das auch schon wieder fast ad hominem wäre. Wer ad hominem argumentiert, begeht also eine argumentative Unredlichkeit. Das ad hominem Argument hat in politischen Diskursen natürlich durchaus seine Berechtigung, weil es eine starke Überzeugungskraft grundsätzlich hat. Es geht aber von falschen Annahmen aus. Nämlich die Annahme, wenn man ad hominem argumentiert, ist diejenige, dass ich diese Person überzeugen muss, unabhängig davon, welche Überzeugungskraft mein Argument hat. Man kann sich jetzt trefflich darüber streiten, ob ad hominem Argumente nicht durchaus auch ihre Berechtigung haben. Beispielsweise, wenn man sich Menschen immer in den Kontext von Argumentationen und ihren Positionen eingebunden denkt oder natürlich auch ganz klassisch bestreitet, dass es so etwas wie objektiv wahre Tatsachen und Argumente gibt, sondern dass man immer ad hominem argumentiert und so etwas wie Objektivität nur sehr begrenzt herstellbar ist. Aber auch da gilt zumindest, dass es intersubjektiv stärkere und schwächere Argumente gibt. Und das klassische Argumentum ad hominem ist eine Strategie, wie man seine Gegner möglicherweise überzeugen kann. Aber sie können eben auch nach hinten losgehen. Und hast du nicht gesehen, warst du für die Legalisierung von Cannabis, bist aber an die falschen Argumentantinnen oder Argumentanten gekommen und befindest dich in der Diskussion, dass du rechtfertigen musst, warum du nicht eigentlich für das Verbot von beidem bist. Das könnte man sich sparen und könnte gleich über Freiheitswerte beispielsweise sprechen. Was lernen wir daraus? Lasst die Finger von Gras, lasst die Finger von Alkohol, aber lasst vor allen Dingen die Finger von dem Aber-Alkohol-Argument. In diesem Sinne, macht's gut. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Bewertungsportalen. Damit hilfst du nicht nur mir, du hilfst auch anderen Leuten, die sich für solche Podcasts interessieren, diesen Podcast besser zu finden. Natürlich darfst du diesen Podcast auch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Feinden empfehlen. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Themenvorschläge oder Kritik hast, dann darfst du mich gerne kontaktieren. Du erreichst mich per Mail unter zeilenende@ethisch-fragwürdig.de, fragwürdig mit UE, auf der Facebook-Seite ethisch fragwürdig, über Twitter unter dem Handle @zeilenende oder ganz altmodisch auf www.ethisch-fragwürdig.de, fragwürdig mit UE. Dort kannst du mir gerne einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich, von dir zu hören und sag bis bald, dein Zeilenende.